Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Konzert- und Studioaufnahmen der kalifornischen Band Spirit. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Deutlich psychedelischen Klängen und einen jazzigen Vibraphon als i-Tüpfelchen. Die Ballade Love Has Found a Way wurde von Randy California und Pianist John Locke komponiert und erschien Ende 1970 auf der vierten Spirit-LP 12 Dreams of Dr. Sardonicus. Vier Studioalben veröffentlichte die Band in Originalbesetzung in den Jahren 1968 bis 1970. Vor allem die ersten drei sind ein Kaleidoskop aus verschiedenen Musikstilen im unverwechselbaren Gruppensound. Ed Cassidys Art, Schlagzeug zu spielen, hat etwas ganz Eigenes zwischen Jazz und Rock. Randy California experimentierte schon früh mit Echogeräten, mit deren Hilfe er seiner Gitarre weitschwebende Klangwolken entlocken konnte. Und Randy California war auch einer der Pioniere der später zu Tode gerittenen Verdoppelung von Gitarrenmelodien via Overdub. Seine Gitarre sägte und sang anders als die der anderen. Nach dem Ausbleiben größeren kommerziellen Erfolgs und etlichen Kommunikationsproblemen innerhalb der Band und mit dem Produzenten der vierten LP orientierten sich einige Bandmitglieder um in Richtung geradliniger Rock ohne Experimente. Zwei verließen also die Band, Jay Ferguson und Mark Andes. Randy California war damals 20 Jahre alt und sah in der Fortsetzung mit zwei neuen Mitgliedern wenig Sinn und stieg auch aus. Im Sommer 1971 war das. Ende 1972 erschien dann ein exzellentes erstes Soloalbum von ihm, aber schon im Jahr danach gab es eine neue Version von Spirit, zumindest live. Für den Solo-Act Randy California gab es einfach nicht so lukrative Konzertangebote wie für eine Band, die sich Spirit nannte. Randy California absolvierte die Tournee und machte dann erst einmal Pause vom Musikgeschäft. Seine körperliche und mentale Gesundheit war nicht nur wegen zu viel LSD und Kokain stark angegriffen. Die Rolle des Wunderkindes war bestimmt auch nicht immer leicht zu erfüllen. Randy California zog sich für ein Jahr nach Hawaii zurück und arbeitete bewusst in Jobs, mit denen, in Anführungszeichen oder nicht, normale Sterbliche ihren Lebensunterhalt verdienen. Um wieder Boden unter die Füße zu kriegen, arbeitete er unter anderem als Tellerwäscher. Es in dem Songtext, gibt es den Teufel gar nicht, das alles spiele sich im Kopf der Menschen ab. Dieser Song von Randy California erschien erstmalig 1972 auf seinem ersten, deutlich von Jimi Hendrix beeinflussten Soloalbum Captain Copter and the Fabulous Twirly Birds. Das Studioalbum erschien wie gesagt 1972, als California diese Live-Version spielte, 1974 tat er das schon wieder unter dem Markenzeichen Spirit. Immerhin waren ja auch zwei weitere Urmitglieder der Band bei dieser Trio-Version von Spirit mit dabei, Drummer Ed Cassidy und Bassist Mark Andes. Ein weiterer Song von seinem ersten Soloalbum tauchte später immer wieder in Spirit-Konzerten auf, Downer, ein Song über die Notwendigkeit, von dem miesen Trip runterzukommen, auf dem man sich schon viel zu lange befindet. Und da Spirit eine Band waren, die gerne und gut improvisierten, konnte nicht nur dieser Song von Konzert zu Konzert ganz unterschiedlich klingen. Downer. Kalifornische Band Spirit in den 70er Jahren mit zwei Versionen des Randy California Songs Downer. Die erste Version wurde 1974 mitgeschnitten, die zweite irgendwann zwischen 1977 und 1979. Zu finden sind die Nummern auf zwei Dreier-CD-Boxen des englischen Labels Acadia. Die 74er Version kommt von der Sammlung Spirit of Salvation aus dem Jahr 2007, die Downer-Version vom Ende der 70er Jahre erschien erst letztes Jahr in der Box Rock'n'Roll Planet. Dieselbe Spirit-Besetzung spielte übrigens 1978 einen Prima-Gig im Rockpalast. Und dieser Gig vom Rockpalast, der erscheint im Kürzer auf DVD. Noch weiter zurück für die nächste Zeitreise. 1970 spielte die fünfköpfige Originalbesetzung von Spirit in Boston. Bekanntlich hatten etliche der frühen Spirit-Songs unerwartete Brüche und ziemlich komplexe Strukturen und die Band scheute sich auch nicht, die Nummern live zu spielen. Zusätzlich bietet der folgende historische Ausschnitt aus dem Boston-Konzert auch noch die seltene Gelegenheit, Randy Californias wirklich innovativen Echo-Gitarrenspiel von damals zuzuhören. Im Intro des Songs It Shall Be. Together finding you and me. Zwei Songs vom 68er Spirit-Album The Family That Plays Together in Live-Versionen aus Boston anno 1970. Los ging's mit einer kurzen Echo-Improvisation von Randy California, dann gab's die beiden Songs It Shall Be und Poor Richard, beides Co-Kompositionen von Randy California und John Locke. Wirklich unerhört finde ich, dass die Band es tatsächlich schafft, die Kreuzblende auf der LP zwischen den beiden Songs nachzuspielen. Ein Song verschwindet langsam, der andere, in komplett anderer Tonart, wird aufgeblendet und das live ohne Studio-Tricks. Kurze Zeit nach den Aufnahmen zur zweiten LP erhielten Spirit den Auftrag, Musik zu einem Film des französischen Regisseurs Jacques Demy zu machen. The Model Shop heißt der Film. Da mehr oder weniger parallel auch an der dritten Spirit-LP gearbeitet wurde und nicht genug neue Songs fertig waren, tauchten einige musikalische Ideen aus der Soundtrack-Arbeit in veränderter Form 1969 auf dem Album Clear auf. Das Titelstück der LP Clear ist so ein Instrumental, das auf die Arbeit an dem Film-Soundtrack zurückgeht. Dank Archivveröffentlichungen der Firma Sundazed ist es seit ein paar Jahren möglich, die Wandlungen zu verfolgen, die das eine oder andere Thema aus dem Soundtrack erfahren hat. Hier ist zunächst eine erst 2005 veröffentlichte Mini-Suite aus ganz verschiedenen kurzen Instrumentals aus der Soundtrack-Arbeit und danach das Titelstück der LP Clear mit einem schlicht wundervollen Orchesterarrangement von Marty Page. You care for so long,

Psychedelic colors. Thank you. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik der kalifornischen Band Spirit gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Das war gerade Randy California von Spirit mit zwei Seiten seiner musikalischen Persönlichkeit. Die Unplugged-Versionen von In a Young Man's Eyes und Life Has Just Begun wurden 1991 mitgeschnitten, die elektrischen Echo- und Loop-Improvisationen 1995. Randy California starb Anfang 1997 bei einem Schwimmunfall auf Hawaii. Seinen 12-jährigen Sohn Quinn hatte er noch vor dem Ertrinken retten können. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten jetzt noch einmal Spirit, anno 1969, Ice, von der LP Clear.